44. Gerade im Hinblick darauf, dass eine schriftstellerische Persönlichkeit nur dann in ihrer Gesamtheit in Erscheinung zu treten vermag, wenn sie in geschlossener Einheit und von gemeinsamer Stelle aus der Öffentlichkeit entgegentritt, musste der Verfasser bemüht sein, sein bisheriges und sein kommendes Schaffen in einem und demselben Verlage zu vereinigen. Wie aber wäre bei dem heutigen Verlagsleben, bei dem geringen Widerhall der älteren Veröffentlichungen derartiges möglich gewesen? Dank Zions Manövern sah sich der Verfasser nach den 4 Jahren des Krieges, in denen das Erscheinen von Büchern überhaupt nahezu zur Unmöglichkeit geworden war, sowohl von jenem Verlage Wilhelm Borngräber, der einer ausgesprochen jüdisch orientierten, ja geradezu pornografischen Geistigkeit huldigte, als auch dank dem Eingreifen der Abkommandierten vom österreichischen Verlage ausgeschaltet und stand so vor der trostlosen und geradezu verzweifelten Alternative, entweder auf das Erscheinen von Schriften, die ja im geistigen Gesamtbilde als wesentliche Zwischenglieder zu späterem nichts fehlen durften, zu verzichten, oder aber kläglich darauf angewiesen zu sein, als reifer Mann bei den verschiedenartigsten Verlegern mit einzelnen Schriften herumzuhausieren, wobei noch dank Zions postalischen Eingriffen sicher zu erwarten war, dass Sendungen und Briefsachen einfach gestohlen würden, so dass sich der Verfasser dazu verdammt gesehen hätte, jahrelang seine besten Kräfte in vergeblichen, zersplitternden und zermürbenden literarischen Kleinkriege zu verzetteln. Zudem stand dies unser neues, entscheidendes Buch bevor, das, an falscher Stelle veröffentlicht, niemals in die Hände derjenigen gelangen würde, für die es bestimmt war. In dieser für einen geistig Schaffenden geradezu verzweifelten Lage entschloss sich der Verfasser nach monatelangem, schweren Erwägen zur Begründung eines selbstständigen Verlages. Die Möglichkeit hierzu ergab sich durch die Verbindung mit einem treuen, in verlässlicher, freundschaftlicher Gesinnung erprobten deutschen Ehepaar, das, im Verlagswesen aufgewachsen und wohlbewandert, mit Freuden bereit war, einen neuen, vorerst nur aus den Werken des Verfassers gebildeten Verlag zu begründen. Die Hoffnung, die uns hierbei leitete, war, dass, wenn sich das Gesamtwerk des Verfassers in seinen organischen inneren Zusammenhängen der deutschen Leserschaft erschließen würde, ähnlich Denkende und Gesinnte sich wie anschießende Massen an kristallinischen Kern zu einem Verlage zusammenschließen würden, der den Antaios-Gedanken, den primären, lebendigen Geist zu Schutz und Trutz wider die allenthalben dreuenden Entlebendigungsversuche am deutschen Volke verwirklichte und bewahrte. Dass dieser Versuch ein gewagter sei, war dem Verfasser wohl bewusst, dank dem ingrimmigen Vernichtungswillen, den ja alle geheimen, gegen Deutschland tätigen Vergewaltigungsmächte alsogleich gegen dieses Unternehmen richten würden, und dank der Langsamkeit und Trägheit derer, die selber sekundär den unbehaglichen Erretter vorerst kaum willkommen heißen und fördern würden. So stand es dem Verfasser denn klar vor Augen, dass er mit diesem Unternehmen auch seine ganze bürgerliche Existenz aufs Spiel setzte, da der Aufwand an Geldmitteln, den eine solche Verlagsbegründung beansprucht, ihn wohl mit allem, was er besaß, zu binden und also im Falle des Misslingens wirtschaftlich zu vernichten drohte. Aber was wäre das für ein armseliges Einstehen für sein Denken und Wollen, wenn man nicht die Kraft und den Glauben aufbrächte, sich mit allem, was man ist und hat, dafür einzusetzen? Und so sah denn der Verfasser diese Begründung nun, wo es sich um das Durchsetzen und Hochkommen seines Denkens im deutschen Volke handelte, geradezu als einen symbolischen Vorgang an. Gelänge es nicht, Zions Übermacht auf eigene Faust und in völliger Unabhängigkeit von geheimen und feindlichen Einflüssen durch ein eigenstes Unternehmen zu brechen, nun, dann wäre das deutsche Volk vielleicht überhaupt nicht, jedenfalls aber nicht durch des Verfassers Denken und Wollen zu retten, und dann möge er immerhin mit seinen unabwendbaren Bestrebungen zugrunde gehen. Wer aber, an einem entscheidenden Wendepunkt seines Lebens angelangt, nicht mit seinem ganzen Sein für das, was er verficht, einzutreten weiß, wie sollte der sich selber nicht voll und ganz vertrauend das Vertrauen und den Glauben der Welt gewinnen? Und so trat denn der Antaios Verlag im Sommer 1920 vorerst mit den programmatischen Schriften »Wir Deutschen aus Österreich« und »Wort und Leben« in Erscheinung. Dann aber folgten im Herbst sowohl eine bereits im Kriege geplante Sammlung von Deutschtumsbekenntnissen deutsch-österreichischer Dichter als auch außer der bereits erwähnten zweiten Auflage des Trauerspiels »Galileo Galilei« eine seit dem Jahre 1917 fertiggestellte Auswahl Nikolaus Lenaus geistiges Vermächtnis, mit welcher dieser herrliche und in seinem Besten so gut wie vergessene, ja niemals wahrhaft erkannte Dichter dem deutschen Volke neu geschenkt und gedeutet werden sollte. Zur Weihnachtszeit aber folgte, mit besonderer Sorgfalt und Liebe ausgestattet, eine auch vor Jahren bereits vollendete kleine Erzählung im Chronistentone aus des Ratsherrn Johannes Teuferius Lebensbeschreibung, auf dies mit Illustrationsbeigaben des leider inzwischen verstorbenen Architekten R.F. Götze geschmückte Büchlein hatte der Verfasser besonders große Hoffnungen gesetzt, die, es sei gleich hier erwähnt, mitsamt den auf die vorhergehenden Erscheinungen gesetzten Erwartungen auf das Bitterste enttäuscht wurden. Begreiflicherweise. Schwiegen doch alle jüdisch Orientierten, das heißt also die meisten deutschen Zeitungen und Zeitschriften, alle diese Veröffentlichungen tot, wohingegen die völkischen Organe in einem Zusammenhalten, dessen armselige Kurzsichtigkeit wohl noch in späteren Zeiten in ganzer Tragweite begriffen werden wird, über alle diese Schriften mit eisigem Schweigen hinweggingen, als wären sie niemals erschienen. Gerade aber die kleine Chronistengeschichte muss deshalb im Zusammenhang mit unserem Entweder-Oder hier erwähnt werden, weil hier das für den arisch-jüdischen Kampf unendlich bedeutsame Problem der Verneinung sein dichterisches Gleichnis gefunden hat. Denn sowohl die Rachsucht und der Hass des Verneinten als auch das reine Torentum des von seiner Umwelt kampflos bejahten hellen Menschen als die zwischen diesen beiden einzig und allein zur Vermittlung befähigte Zwischenstellung desjenigen, der Bejahung und Verneinung durch die Welt am eigenen Leibe erprobt hat und mithin ein wahrhaft Erkennender geworden ist, dies alles kommt in dieser Kindergeschichte zum Ausdruck, und der Verfasser hoffte, es werde der tiefere Sinn der Erzählung auch im deutschen Lager empfunden und begriffen werden. Und der Spruch, mit dem der Verfasser das Werklein an Freunde zu widmen pflegt, der nur Verneinte kann das Leben nicht bezwingen, dem reinen Toren kann Erlösung nie gelingen, die frohe Botschaft wird nur der Erkenner bringen, gibt zum Ausdruck, worauf es im seelischen Bereiche einzig und alleine ankommt, dass sich der Mensch der furchtbaren Tragweite, die gedankenlos und kaltherzig ausgesprochene Verneinung des Nebenmenschen und der anderen Rasse hat, voll und ganz bewusst sei. Und so ist denn auch der Verfasser dieses Buches bei voller Seelenkenntnis der furchtbaren Tragik, die das Verneintwerden des Volkes Israel für jene Unglückseligen bedeutet, die da schwer durch den vielleicht im Einzelfalle nicht verschuldeten Hass mit betroffen und um alles Lebensglück gebracht werden können, sich bewusst, doch diese seine Verneinung nicht leichtfertig, nicht herzlos und nicht in dem reinen Torentum des nie Verneinten auszusprechen.